bin stolz, Mann. Ich geh ans Ende, yeah. Den Kopf wär hoch. Warum sollte ich leben, wenn ich fertig bin? E-N-D-E, weil ich fertig bin. T-O-D, nichts erklärt den Sinn. Jeder Tag ist gleich, pervers ist derselbe Stress. Weltgesetz schnell zerfetzt, ich bin aus Kälte jetzt. Jeder Tag ist gleich, pervers ist derselbe Rap. Wer hat entdeckt, wo ist das Maximum? So ist das Praktikum. Hat es gecheckt, legt es danach in die Praxis um. Sohn mit der Macht im Bund. Krieg ist Leben, wir suchen nach Triumph. Musik ist der Segen, frag die Kunst. Der Gipfel, aus und vorbei. Raus und dann frei, weil ich diesen Schritt will. Alles erlebt, der Rest wiederholt sich nur. Alles Erlebnisse im Text wiederhole ich pur. Das Ergebnis ist komplett, der Tod kommt jetzt. Die Guten sterben nie, wir sind immer jung. Wenn wir verbluten werden, bleibt euch die Erinnerung. Behalten ruhige Nerven und bleiben im Hintergrund. Die Guten sterben nie, wir sind immer jung. Wir haben genug gesehen, alles ist finster und wenn wir verbluten werden, bleibt uns die Erinnerung. Behalten ruhige Nerven und bleiben im Hintergrund. Die Guten sterben nie, wir sind immer jung. Weg, abheben von dem Dreck. Sex, Nacht, Leben und das Crack. Das Heck, was wir den Straßen der Stadt geben. Den Dialekt, die Sprache, die wir nachts pflegen. Weg, abheben von dem Konflikt. Auf dem ganzen Globus werden Menschen Waffen heben. Weg, abdrehen, wenn die Bombe tickt. Es war vorhersehbar, doch stoppen konnten wir sie nicht. Das ist okay, so ist das Leben nicht im Mittelpunkt. Es geht weiter, das Unbekannte bittet uns. Schlusswort, Trilogie, hier der dritte Punkt. Geh meine Schritte und seh meine Blicke Grund. Für Scheine ficken, Jungs, das ist nicht gesund. Ich hab genug, mein Bett ist ein großer Sarg. Wir sind chronisch am Arsch, Psychosen, Arzt. Ich bin geheilt, frei, mein Todestag. Die Guten sterben nie, wir sind immer jung. Wenn wir verbluten werden, bleibt euch die Erinnerung. Behalten ruhige Nerven und bleiben im Hintergrund. Die Guten sterben nie, wir sind immer jung. Wir haben genug gesehen, alles ist finster und wenn wir verbluten werden, bleibt uns die Erinnerung. Behalten ruhige Nerven und bleiben im Hintergrund. Die Guten sterben nie, wir sind immer jung. Die Guten sterben nie, wir sind immer jung.